NTDC TLS on 212, we're ready to go. All right, very good. And launch director, with that cleanup, we're going to go ahead and proceed. Yes, sir, please do. All right, and all personnel, we are going to pick up the clock here momentarily. And GLS, you can resume the clock on your mark. I copy that. Countdown clock will resume on my mark. 3, 2, 1, mark. E-minus. Go for auto sequence start. Hand off to Atlantis' computers has occurred. Solid rocket booster nozzle steering check and work. 20. Firing chain is armed. 15. Go for main engine start. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All three engines up and burning. 2, 1, 0, and liftoff. The final liftoff of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream. Program Houston. Roger, roll, Atlantis. Houston now controlling the flight of Atlantis. The space shuttle spreads its wings one final time for the start of a sentimental journey into history. 24 seconds into the flight, roll program complete. Atlantis now heads down, wings level on the proper alignment for its 8.5-minute ride to orbit. 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the International Space Station. Die US-Raumfähre Atlantis ist zum letzten Flug eines Space Shuttles gestartet. Die Raumfähre habe um 17.29 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit vom Hauptbahnhof Raumbahnhof Cape Canaveral zu seiner Abschiedsmission abgehoben, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Komfort Nummer 273, plusifiziert. Hallo und herzlich willkommen zum 273. Komfort, den ich am heutigen, zwischendurch immer wieder nieselig verregneten Freitag, dem 15. Juli 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir... It is 12, 18. Jawohl, ja. Und im Intro, das war eindeutig erkennbar ein Shuttle, nämlich das letzte startende Shuttle alias Atlantis STS-135, ist letzte Woche tatsächlich gestartet, wie geplant, und fliegt im Moment gerade. Und was auch gestartet ist, zumindest für mich, ist Google Plus. Deswegen hatte ich mit mir noch kämpfen müssen, ob ich irgendwie den Titel an das Shuttle oder ans Plus gebe, und habe mich dann eben gerade noch entschieden, okay, ich bleibe beim Plus. So, von daher, genau. Ansonsten gibt es die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space inklusive Mafia-Meldungen. Eigentlich Mafia, Space und Tech, aber egal. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich erstmal verstaut habe ein paar Atommeldungen aus Japan, derer 5, und aus Nicht-Japan, derer 6. Dann habe ich noch Terrormeldungen, ein paar ehemalige Doktorenmeldungen, 2 Meldungen zur Kirche und 3 zur Zensur verstaut. 15 Grad drizzlige, partly sunnige, cool greetings. Die 15 Grad, die fühlen sich in der einen Anwendung Wind chillen sie 17, in der anderen Comfort Level sie 14. Beim Wind sind sie sich dann allerdings wieder etwas einiger, nämlich irgendwas zwischen 20 und 30 km/h aus westlichen Richtungen. Und immerhin, die Schrift ist hier größer in dem Fieswetter nach dem Update. So, genau, und dann, da bin ich wieder, weil, ne, wenn ich das nicht sage... Kurz zum Hoch. Immerhin habe ich herausgefunden, warum der letzte Woche plötzlich Balken gemacht hat. Wenn man nämlich die Balken oder die Zahlen antippt bei einem iPhone, dann macht er im Fieldtest bzw. im nicht mehr abgeschalteten Fieldtest da plötzlich wieder Balken draus. So, diese Woche habe ich sogar mal wieder ein paar mehr Meldungen aus Japan mit dabei. Als wir da zum Beispiel hätten, also gut, ist alles nicht taufrisch, hier vom Sonntag, Jahrzehnte. Die japanische Regierung geht davon aus, dass die Aufräumarbeiten an der Atomanlage Fukushima Jahrzehnte dauern. Ministerpräsident Kan sagte in Tokio, allein um die Anlage einigermaßen unter Kontrolle zu bringen, benötige man vermutlich 10 Jahre. Nach Fernsehberichten befürchtet die Regierung, dass die geschmolzenen Brennstäbe in 3 Reaktoren nicht vor 2021 entfernt werden können. Wäre eh die Frage, wie wollt ihr geschmolzene Brennstäbe entfernen? Anfassen könnt ihr die nicht. Na, und wenn die sich da so richtig schön in flüssig irgendwo gut verteilt haben, dann wird das arg schwer, die da zu entfernen. Aber hey, TEPCO ist ja der Meinung, noch bis Jahresende oder irgendwie Anfang nächstes Jahr dann alles wieder in blühende Landschaft verwandelt zu haben. Mitte März hatte dann ein starkes Erdbeben und eine nachfolgende Tsunamiwelle schwere Schäden in der Anlage, in der Ankage im Nordosten Japans eingerichtet. Die T-Radio-Nachrichtenschreiber könnten auch nochmal drüber nachdenken, was eine Ankage ist. Also, ja. Die Regierung sagt, sie geht davon aus, dass es sich Jahrzehnte dauern kann. Ich sag, dass innerhalb von einem Dreivierteljahr hat man wieder blühende Landschaften. Von TEPCO habe ich sowieso noch nie geglaubt. Aber TEPCO hat ja drauf bestanden. Und, ja, turns out, also die Regierung agreed da nicht. So. Dann gibt es hier einen Stresstest. Die japanische Regierung hat nämlich Stresstests für alle 54 Atomkraftwerke des Landes offiziell angeordnet. Kündigte ein Sprecher in Tokio an, ohne jedoch einen Zeitplan vorzulegen. Er erklärte, in einer ersten Phase sollte untersucht werden, ob die Reaktoren Erdbeben und Tsunamis standhalten könnten. In einer zweiten Phase würden die Meiler weiteren Sicherheitstests unterzogen. Vom Ergebnis der Tests hängt ab, wann die 35 derzeit stillgelegten Atomkraftwerke wieder ans Netz gehen können. 35 von 54 haben sie abgeschaltet. Ja, und ich habe noch irgendwie im Gehörgang, ist jetzt glaube ich gerade mal 2 Wochen her, als die IAEA verkündet hatte, sie würde gerne irgendwie weltweit alle AKWs gestresst wissen, dass Japan gesagt hat, nein, wir nicht. Also irgendwas ist da so ein bisschen unlogisch, aber hey. Also Japan will jetzt eigene Stresstests machen. Was immer jetzt da nun Stresstest heißt. Da gilt ja wieder... Ich hab auch geahnt, dass irgendwo hinter mir ein Auto ist. Eben war da noch keins. Zumindest keins in Bewegung. Na, und da gilt also wieder, wie bei jedem Stresstest, die Frage, was heißt bei euch Stresstest? Da gibt ja so verschiedene Möglichkeiten, was ein Stresstest heißen kann. Entweder man macht das irgendwie auf dem Papier aus... Oder man macht irgendwie ein paar harmlose Messungen und dann auf dem Papier aus, was passieren würde, wenn böse Dinge passierten. Oder man macht böse Dinge und guckt, ob es Bumm macht. Das wäre tendenziell nicht so ganz das erstrebenswerte Verfahren, weil Bumm, 9 Uhr, Bumm ist kein Outcome, was man haben will. Bumm als Ergebnis ist zu spät. Wenn es Bumm gemacht hat, hat man die Kacke schon explodiert. Das ist nicht hübsch. Das ist gar nicht hübsch. Das führt dann zu weiteren TEPCO-Events, weiteren Fukushima-Events. Ines 7 und so. Dann möchte man nicht. Ja, oder wie Pfeffer seinerzeit mal darauf hinwies, übrigens Tschernobyl war ein Stresstest, der schiefgegangen ist. Gut, da kamen dann irgendwie Stresstest und gleichzeitige Anforderungen an die Anlage, was Stromerzeugung anging, zusammen. Aber ja. Also Japan will offiziell irgendwie was Stress testen. So, also mir spontan drängt sich die Frage auf, was heißt bei euch Stresstest? Warum zum Kuckuck habe ich jetzt nur 2 Geräte statt 3 Geräte reden hören? Irgendein Gerät hat nicht geredet, was hätte reden sollen? Du zum Beispiel bist an. Gut, wenn du an bist, kannst du auch reden. Könnte noch der Kleine hier. Ich war mal ein Telefon. Ich wäre auch wieder ein Telefon, wenn irgendein anderes Telefon mir eine SIM gäbe. So viele SIMs habe ich noch nicht. Und so ein 3G brauche ich auch nicht so dringend, dass ich es unbedingt als Telefon einsetzen müsste. Ist auch an. Und das, was eben so leise vor sich hingerummelt hat, ist tendenziell ohnehin der Touch, der nur dazu da ist, die sprechende Uhr zu geben. Gewesen. So, dann gibt es als nächstes eine Horrormeldung, auch wieder aus Japan, hier vom Dienstag. Tokio DPA in Japan macht sich Sorge über radioaktiv verstrahltes Rindfleisch breit. Im Mai und Juni hat ein Fleischverarbeitungsbetrieb in Tokio Fleisch von 6 verstrahlten Rindern an mindestens 10 Provinzen ausgeliefert. Berichtet in japanischen Medien. Die Tiere stammen von einem Bauernhof in der Nähe des Katastrophenmeilers in Fukushima, 250 Kilometer nördlich von Tokio, und sollen angeblich mit verstrahltem Heu gefüttert worden sein. Im Heu wurde das 56-fache der erlaubten Menge an radioaktivem Cäsium entdeckt. Da habe ich auch noch irgendwo gehört, So von wegen, sie hätten Tiere untersucht von außen, keine Strahlung gemessen, von innen Strahlung gemessen. Was so tendenziell effektiv heißt, Man kriegt also erst hinterher raus, dass die Tiere besser nicht mehr verspeist werden sollten. Na, kein richtig erwünschtes Ergebnis. Aber hey. So, dann gibt es einen Ausstiegsplan. Japan will nämlich dann doch irgendwie mal aus der Atomkraft aussteigen, kündigte Premierminister Naoto Kan nach Angaben der Nachrichtenagentur Kyodo an. Der Ausstieg aus der Kernenergie soll demnach in Etappen erfolgen. Einen genauen Zeitplan legte der Premierminister nicht vor. Der Plan bedeutet eine Kehrtwende in der japanischen Energiepolitik. Japan bezieht zurzeit etwa 30% des Stroms aus Atomkraft. Vor der Katastrophe von Fukushima im März sollte dieser Anteil bis 2030 auf 53% ausgedehnt werden. Bis auf den kleinen, aber feinen Haken, dass Kernkraft als Energieerzeugung kein nachhaltiges System ist. Aber hey. So, dann gab es auch eine Leugnung. In der japanischen Regierung zeichnet sich ein Konflikt über die angekündigte Kehrtwende in der Energiepolitik ab. Die von Ministerpräsident Naoto Kan in Aussicht gestellte Abkehr von der Kernkraft nach der Fukushima-Katastrophe sei nicht offizielle Regierungslinie. Eine Gesellschaft ohne Atomkraft sei lediglich eine Hoffnung für die ferne Zukunft, zitierte die Nachrichtenagentur Kyodo einen Sprecher. Frage ich mich, wem glaube ich eher? Einem Ministerpräsidenten oder einem nicht näher identifizierten Sprecher? Also so tendenziell würde ich mal davon ausgehen, dass ein Ministerpräsident die Macht hat, zu sagen, so machen wir das, Punkt. Aber es kann sein, dass in Japan da irgendwie andere Regeln gelten. Würde mich allerdings doch irgendwie ein wenig wundern. Gestern hat Regierungschef Kan angekündigt, sein Land wolle systematisch und in Etappen aus der Atomkraft aussteigen. Also am Donnerstag gibt es dann eine Leugnung. Wie gesagt, ich glaube irgendwie tendenziell eher die Ministerpräsidenten, wenn der sagt, sie steigen aus. Aber hey. Ich will doch nur davon achten. Leck mich. Du iPhone, du. Dann trage ich das A halt danach ein. So. Restatom. Der Bundesrat hat genickt und den stufenweisen Atomausstieg bis zum Jahr 2022 gebilligt. Damit ist auch das sofortige Aus für 8 Atomkraftwerke endgültig. Endgültig ist es erst, wenn das Gesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist, aber ja, also demokratisch legitimiert ist es damit durch alle Instanzen. Also ja, der Bundesrat hat im Wesentlichen einfach nur das gemacht, was man vom Bundesrat jetzt ohnehin erwarten durfte. Nämlich genickt. Weil nachdem ja im Bundestag alle vertretenen Fraktionen mit Ausnahme der Linken brav genickt haben, war das nicht wirklich überraschend. Dann gab es in Sponn am Sonntag die Meldung, langsam, Bundestag und Bundesrat haben zugestimmt, jetzt fehlt nur noch die Unterschrift des BIMBIS-Präsidenten, doch Christian Wulff will sich Zeit lassen mit der Prüfung des Gesetzes zum Atomausstieg. Zugleich kritisiert er in einem Interview das Eiltempo der Regierung bei dem komplizierten Thema. Ja, Wuffi ist ja auch schon damit aufgefallen, dass er das Hartz-IV-Gesetz bis zum allerletzten Tag liegen lassen hat und dann erst wirklich auf den allerletzten Drücker unterschrieben hat. So quasi einen Tag, bevor die Arbeitsagenturen das Geld anweisen. Was sie dann eigentlich, wenn er es noch einen Tag später unterschrieben hätte, gar nicht hätten anweisen dürfen, weil es ja keine gesetzliche Grundlage gab, auf der sie es anweisen. Na gut, umgekehrt gibt es auch keine Grundlage, warum er das Gesetz nicht unterschrieben hat. Und hier tönt er also laut Sponn, oder wie Fefe sagt, ehemaliges Nachrichtenmagazin, tönt er also rum, dass er das Ding aussitzen will. Dazu fällt mir dann spontan ein, hey, Wuffi, deine Aufgabe ist zu prüfen, ob das Gesetz verfassungskonform zustande gekommen ist. Ich sehe da keinen Grund zu zweifeln dran, weil das irgendwelche Parteien nicht noch intern das abgestimmt haben, ist pro forma für die Entstehung eines Gesetzes relevant. Bundestag hat genickt mit gigantischer Mehrheit, Bundesrat hat genickt. Das sind die zwei Kriterien, die er zu überprüfen hätte. Das Gesetz ist auch nicht irgendwo unterwegs, wie ein gewisses Zensursolar-Gesetz mal grundüberarbeitet worden. Von daher wüsste ich nicht, warum man da irgendwie Zweifel dran haben sollte, aber hey. So, dann gibt es auch eine US-Prüfung. Die amerikanische Atomsicherheitsbehörde NRC hat Konsequenzen aus der Katastrophe im japanischen Kernkraftwerk Fukushima gefordert, meldet die Nachrichtenagentur AP und beruft sich dabei auf Empfehlungen der Behörde. Demnach wird verlangt, die Erdbebensicherheit der 104 Atomkraftwerke in den Vereinigten Staaten unverzüglich zu überprüfen. Zudem müsse man sicherstellen, dass Instrumente verfügbar seien, die zur Kühlung verbrauchter Brennstäbe überwachen. Die Kühlung verbrauchter Brennstäbe überwachen. Da klingt für mich jetzt so ganz blöd von außen geguckt und naiv gedacht, wie, lasst uns mal gucken, ob genau dieser Unfall bei uns nicht passieren könnte. Was bei euch aber zum Beispiel passieren kann, im Fluss steigt über seine Ufer, wiegen ist mehr Wasser drin als gewöhnlich, schwappt in ein Atomkraftwerk, nennen wir es mal Calhoun, und droht damit, wenn seine Forderungen nicht beglichen werden, dann irgendwelche Stromversorgungen auszunocken. Dann fällt bei euch die Kühlung genauso aus. Ihr braucht nicht mal eine große Welle. Na, also ich finde das putzig. Das ist irgendwie genau wie die Terroristenjagd, so von wegen, ja, wir versuchen genau die Angriffe, die wir jetzt schon mal gesehen haben, zu verhindern. Denken da aber auch nicht einen einzigen Millimeter weiter als minimal nötig und wundern uns dann, wenn Terroristen sich was Kreatives Neues einfallen lassen. Däh. Habe ich mich am Mittwoch reingeklebt. Auch von Mittwoch kam dann Tschern-ABM. Die Ukraine will noch in diesem Jahr mit dem Bau einer neuen Schutzhülle des ehemaligen Atomkraftwerks in Tschernobyl beginnen. Das Außenministerium erklärte, man habe inzwischen genügend Spenden zusagen erhalten. Die Arbeit an dem 740 Millionen Euro teuren Projekt sollte 2015 abgeschlossen sein. Ein Sprecher der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung teilte mit, internationale Geldgeber hätten bislang 670 Millionen Euro zugesagt. Man erwarte, dass der Rest in den nächsten Jahren zusammenkomme. Die Idee ist, ja, weil ja der jetzige Sarkophag, wenn man dann mal im AKW drinne steht, im Kernkraftwerk drinne steht, rausguckt, sieht man, da sind Löcher. Das ist ja ganz doll böse. Allein die Tatsache, dass man im Sarkophag allerdings stehen kann und rausgucken kann und davon dann auch noch berichten kann hinterher, deutet doch ganz stark darauf hin, dass es gar nicht so gefährlich ist, was da noch drinne ist, dass man da jetzt sich irgendwie intensiv Gedanken drüber machen muss, dass man das nochmal abschirmt. Oder anders ausgedrückt, das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Natürlich macht Ukraine die. Die haben ja ein Interesse daran, die Bevölkerung da beschäftigt zu wissen. Und so super gefährlich ist die Arbeit da auch nicht. Ja, ist erhöhtes Strahlenlevel. Aber das ist so tendenziell in der gesamten Gegend. Von daher, ja. Also was da jetzt rauskommt, ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für ukrainische Sarkophagbauer. Die allerdings an sich völlig unnötig ist. Also das tut überhaupt keinen Not. Da wird auch nichts passieren, wenn der Sarkophag, der da jetzt noch steht, irgendwann überhaupt gar nicht mehr dicht ist. Weil ist er jetzt schon nicht. Und es passieren keine bösen Dinge. Weil, na, das ist dann der Brüller, den irgendwie im Westen kaum jemand zuzugeben bereit ist. Im Kernkraftwerk Tschernobyl befindet sich praktisch keine größere, signifikantere Menge radioaktives Material mehr. Damit ist da nichts, was man irgendwie abschirmen musste, dass es nicht rauskommt. Weil die Menge radioaktives Material, die da ursprünglich zum Zeitpunkt des großen Bumm drinne war, die hat sich per Kernexplosion, per Klammer auf mutmaßlich, Klammer zu, Kernexplosion außer dem Reaktor entfernt. Allerspätestens danach, da mit dem Brand, ist da noch ein bisschen Rest weggekommen. Oder anders ausgedrückt, das Problem ist nicht, dass da zu viel radioaktives Material drinne ist, wie in Fukushima, sondern das Problem ist, dass das da halt alles rausgekommen ist. So. Jetzt macht so ein Sarkophag da aber überhaupt keinen Sinn, weil man würde dann quasi den Reaktor davor schützen, dass nichts mehr rauskommt. Da ist eh nichts mehr drin, von daher blub. Na? Quelle für das ganze Flugbeil. Der war ja auch drin. So, dann gibt es einen Hanausfall. Da gab es einen Hanausfall. Am 13. war es, glaube ich. Also Mittwoch. Da ist in Hannover Stromausfall gewesen. Ja, und gestern 2 Stunden Bergedorf. Habe ich nicht mitgekriegt. Habe ich hier einfach mal Fefer. Erinnert ihr euch, wie sie angesagt haben, dass in Deutschland das Licht ausgehen würde, wenn wir die Atomkraftwerke ausschalten? Nun, geht los. Hannover hat gerade keinen Strom. Natürlich liegt es nicht an den Atomkraftwerken, sondern an Wartungsarbeiten an einem Kraftwerk, das die Last auf einem anderen Kraftwerk zu stark erhöht hat. Lustigerweise war das ja genau die Entschuldigung, die die US-Energieversorger gebracht haben, als sie im Enron-Skandal in Kalifornien Rolling Blackouts herbeigeführt haben, um ihre Agenda durchzudrücken. Aber hey, sie haben das angesagt und es ist eingetreten. Die Ausreden werden jetzt nicht verhindern, dass in den Köpfen vieler Menschen diese Verbindung zustande kommt. Na, ist schon putzig. Na, vor allen Dingen der große Stromausfall. Ich mache mich ja über den seit Monaten lustig. Und ich nehme ja auch jede Gelegenheit, wenn die Leute von quer sich darüber lustig machen, das Zitat mitzunehmen, weil es gibt keine Stromausfälle. Na, wie war das irgendwie? Ja, aber wenn wir jetzt bei dem großen Wartungsfenster, wo sowieso so viele Kraftwerke runtergefahren sind, wenn wir da jetzt ganz alte Kraftwerke auch ausschalten, dann fällt ja überall der Strom aus. Nö. Ja, aber über Pfingsten ist viel zu viel Strom im Netz, da fällt dann der Strom aus. Nö. Ja, wegen Dollarbegründung fällt der Strom aus. Nö. Und wenn ihr zu blöd seid, bei Wartungen da an den richtigen Stellen richtig gegenzutreten, dann fällt halt mal der Strom aus. Ja, kann passieren. Na, oder es ist irgendein Stück Technik umgekippt. Ja, das wäre allerdings auch umgekippt, wenn dann noch 8 AKWs mehr Strom erzeugen würden. Gelle? Oder ich wüsste zumindest keinen Grund, warum die 8 mehr AKWs plötzlich das Umkippen von irgendeinem Stück Technik hätten überwinden können. Na, aber hey. So, dann gibt es hier noch die Reverse. Habe ich bei den Nachdenkseiten gefunden. Die wiederum das aus der Süddeutschen haben, weswegen ich da kein Originalzitat hinpacke. Atomausstieg in Deutschland. Ein abgeschaltetes AKW soll wieder ans Netz. Der Atomausstieg wird aufgeweicht. Seit der Katastrophe von Fukushima sind 7 Atomkraftwerke abgeschaltet. 7 plus Krümmel. Nun soll nach Einschätzung der Bundesnetzagentur eines wieder ans Netz gehen. Als Reservereaktor Deutschland droht sonst eine Lücke bei der Stromversorgung. Muss ich mich nochmal über die Überlegungen lustig machen, ein nicht grundlastfähiges, also ein nicht wechsellastfähiges, so rum, Kraftwerk als Notfallkraftwerk zu deklarieren. Muss ich wirklich? Also die Bundesnetzagentur hat jetzt die Aufgabe bekommen, sie sollen sich doch mal Gedanken darüber machen, ob man denn noch ein Reservekraftwerk bräuchte. Und angeblich wäre irgendwie die Bundesnetzagentur zu dem Ergebnis gelangt, ja, bräuchte man. Was dann effektiv hieße, dass ein Kraftwerk, was jetzt gerade im Cold-Shutdown ist, da wieder in einen Zustand versetzt werden müsste, dass es innerhalb von, kommt drauf an, was sie dann definieren, als Grenze wieder in den aktiven Stromerzeugungsbetrieb laufen kann. Das absolute Minimum, was so ein AKW allerdings sicher erreichen könnte, wäre, dass man es in 24-Stunden Notfallbetrieb hochbringt. Dass es also 24 Stunden nach der Meldung braucht, bis das Kraftwerk tatsächlich zur Stromerzeugung aktiv ist. Na, weil so ein Atomkraftwerk, das ist nun mal nicht sicher innerhalb von 12 Stunden ist es aktiv, Modus zu betreiben, weil entweder es ist an oder es ist nicht so richtig an. Na, also aus. Ein Zustand, Marke, ja, und dann drücken wir hier den Knopf und dann macht's Fump und dann haben wir Energie. Geht nicht. Also zumindest nicht in einem Zustand, den man auch nur annähernd als sicher bezeichnen würde. Ist mir gestern jedenfalls begegnet, die Meldung. So, dann gibt es Neues vom Terror, nämlich eine Festnahme in der griechischen Hafenstadt Thessaloniki hat mich die Polizei, eine von der deutschen Justiz gesuchte Terrorverdächtige, festgenommen. Die 42-Jährige soll Mitglied der türkischen Extremistenorganisation TDHKP-C sein. Sie steht in Deutschland wegen der Beteiligung an terroristischen Aktivitäten auf der Fahndungsliste. Die Türkin und ein weiteres Mitglied der Gruppe wurden nach Polizeiangaben in ihren Wohnungen gefasst. Waren das die, die letzten November die Terroranschläge hätten machen sollen? Oder was? Ich verliere da immer so den Überblick, ich weiß auch nicht. Gab es am Samstag als Meldung. Und dann gibt es hier noch den Brüllorismus. Der Kampf gegen den Terrorismus muss nach Ansicht von Bundesinnenterrorist Brüllrich mit äußerster Härte geführt werden. Der CSU-Politiker sagte der Zeitung Blöd am Sonntag, wer nach dem Leben trachte, könne kein Mitleid erwarten. Er machte sich einer Aussage des früheren Innenvollidiots Schilly, das Schaf, zu eigen, der gesagt hatte, wer den Tod liebe, könne ihn haben. Friedrich erklärte, er könne an diesem Satz nichts Falsches erkennen. Würde des Menschen unantastbar, Herr Friedrich? Als Verfassungsminister würde ich eigentlich erwarten, dass ein Herr Friedrich sich mal mit dem Gesetz mit dem Vornamen Grund befasst hat. Ja, ich weiß, Bayern hat es damals nicht abgesegnet, als die anderen Bundesländer der gerade frisch entstandenen BRD sich über das Grundgesetz Gedanken gemacht haben. Das ändert aber nichts daran, dass auch für einen Herrn Friedrich aus Bayern das Grundgesetz bindend ist. Immerhin hat er da einen Amtseid drauf geschworen, den er zwar über jede Gelegenheit mit den Füßen tritt, aber hey, sein Vorgänger ist, also sein Vorvorgänger, der ist da immer drüber gerollt, weil mit den Füßen treten, das ging bei dem ja nicht. Er äußerte zugleich die Überzeugung, dass ein so schwerer Terroranschlag wie am 11. September 2001 in New York nicht wiederholen könne. Die Welt habe seitdem alle Anstrengungen unternommen, um einen solchen Angriff unmöglich zu machen. Der Krieg gegen den Terrorismus sei aber erst gewonnen, wenn es gelinge, auf Dauer Stabilität in die Region zu bringen. Welche Region? Region Erde? Region dieses Sonnensystem? Oder Region das, was wir da jetzt als Nahe Osten bezeichnen? Stabilität im Sinne von Mubarak oder wie? Ne, das wollte das Volk da nicht. Der war demokratisch da nicht mehr legitimiert. Dann gibt es die UK-Stufe. Großbritannien hat seine Terrorwarnstufe abgesenkt. Ein terroristischer Anschlag sei nicht mehr sehr wahrscheinlich, bliebe aber eine starke Möglichkeit, sagte die britische Innenministerin Theresa May in London. Die Terrorwarnstufe sei deshalb von ernst auf erheblich reduziert worden. Dies bedeutet aber nicht, dass die grundsätzliche Bedrohung vorbei sei. Habt Angst, habt Angst, habt Angst. Wahrscheinlich ist der auch irgendwie aufgegangen, dass dieses Ständige habt ganz doll Angst. Es könnte jederzeit ganz doll viel Schlimmes passieren. Dass die Bevölkerung da einfach abgestumpft ist. Da hat keiner mehr drauf reagiert. Weil ich meine, man kann auch nicht dauerhaft in einem Zustand der Angst leben. Beziehungsweise kann man schon, das ist dann eine psychische Erkrankung, wegen der man sich dann besser behandeln lassen sollte. Weil das im Zweifelsfall echt unangenehm sein dürfte. Na, also das will man nicht. Das ist kein erstrebenswerter Zustand, in einem Dauerzustand der Angst zu leben. Aber hey, also in Großbritannien haben sie also die Habt-Angst-Warnstufe runtergedreht. Eine Stufe weiter runtergedreht. Was immer noch nicht heißt, dass sie irgendwie damit drohen, dass jetzt man sich doch einigermaßen sicher sei, dass die Terroristen bestimmt nicht demnächst kommen würden und alle braven Bürger umbringen würden. Also die sollen weiter Angst haben, aber ein bisschen weniger. Blub. Also, als ich die Meldung gelesen habe, am Montag habe ich sie mir reingeklebt, war so mein spontaner Kommentar, oh, it's a very cold day in hell. In der Hölle muss es echt gerade echt empfindlich fröstelig sein, ich weiß auch nicht. So, dann gibt es den EU-Bankterror, weil nämlich EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström Vorschläge für den Aufbau eines europäischen Systems zur Auswertung von Überweisungsinformationen im Rahmen der Terrorismusbekämpfung vorgelegt hat. Weil hier mit SWIFT-Abkommen, dass wir sämtliche Daten in die USA abschläuchen, das reicht ja mal nicht, sondern sie will ja das dann auch. Und zwar nach Möglichkeit sämtliche Daten, nicht nur die nach USA gehen, was sämtliche sind, sondern wirklich sämtliche Daten, inklusive irgendwelcher Daten, die sie überhaupt nichts anzugehen haben. Aber nachdem das so ein großartiger Erfolg ist und man ja nachweislich schon 10 Trilliarden Terroristen gefangen hat, wie nein, will sie das auch. Ja, also mir wäre nicht bekannt, dass irgendwie das amerikanische Terrorist Finance Tracking Program, TFTP, irgendwas gefunden hätte, was tatsächlich irgendwie Hand und Fuß hätte. Alles, was es da gibt, sind irgendwelche Behauptungen von Leuten, die das Zeug haben wollen, dass die da schon was gefunden hätten. Das können sie aber irgendwie dummerweise nie mit konkreten Beispielen belegen, von daher, Und jetzt will also Cecilia das jetzt auch in Europa. Gab es am Mittwoch als Meldung. Dann gibt es hier ein paar Ex-Doc-Meldungen. Der Althusmann, der niedersächsische Kultusminister, der will nämlich die Plagiatsvorwürfe gegen ihn entkräften. Der CDU-Politiker verfasse eine wissenschaftliche Antwort auf die Kritik an seiner Doktorarbeit, sagte der Sprecher des Kultusministeriums in Hannover. Frag ich mich, warum der Herr Althusmann einen Untergebenen von ihm, einen Arbeitnehmer bezahlt von die Bürger, für sich sprechen lässt, wenn es darum geht, dass der Kerl privat irgendwelche Briefe schreibt. Am besten macht er das wie der Gartenzwerg und schreibt das auf Ministeriumsbriefpapier. Mit Baron von und so. Der Althusmann hat also angekündigt, er würde irgendwie reagieren. Von der Reaktion selber habe ich allerdings noch nicht viel mitbekommen. Wahrscheinlich ist seine Reaktion, ja, aber das stimmt doch alles gar nicht. Die Vorwürfe sind abstrus. Er sei bereit, vorläufig ist ja gar nicht der genaue Wortlaut. Wie auch immer, so vorläufig jedenfalls mal auf seinen Doktortitel zu verzichten. Also, Lob. Heiße Luft. Aber immerhin, der hat angekündigt, heiße Luft von sich zu geben. Dass der Kerl dummerweise als Kultusminister für Bildung zuständig ist und damit ein beschissenes Vorbild ist, es sei denn, es gilt jetzt irgendwie in der Union als vorbildhaft, wenn man seine Dissertation zusammengeklaut hat und das dann hinterher leugnet. Ich meine, dann wäre die ganze Union nicht mehr vorbildhaft. Also gut, war sie eh noch nie. Ja. So, dann gab es in der Kultusministerkonferenz die Forderung, an den Althusmann, nämlich Konsequenzen aus der Plagiatsaffäre zu ziehen. Er sollte sein Amt als Präsident der Kultusministerkonferenz ruhen lassen, sagte der Vorsitzende des Bundestagsbildungsausschusses Burchardt in Berlin. Allein schon der Verdacht, dass der oberste politische Repräsentant der Bildungs- und Wissenschaftspolitik der Länder es sich bei seiner Arbeit mit der wissenschaftlichen Präzision nicht so genau genommen habe, schade dem Ansehen des Bildungsstandorts Deutschland, betonte die SPD-Politikerin. Ach, SPD, natürlich. Na, meine spontane Reaktion, das wäre ja, als würde eine, nennen wir sie mal Koch Mirin, in einem, nennen wir ihn mal Forschungsausschuss der EU sitzen. Richtig. Genau sowas wäre das. Habe ich mich am Montag reingeklebt. Dann Mittwochnachmittag hat dann die Uni Bonn verkündet, Dim Yorgo Chatzimarkakis, keine Stelle ohne Quelle. Aber Anführungszeichen muss ich ja nicht setzen, weil das macht man in Oxford ja nicht. Den Doktortitel entfernt. Der hat dann wohl angekündigt, sich dann einfach mal eine neue Dissertation zusammen zu klauen. Weil er hat seinem Großvater versprochen, immer mit einem Doktortitel bewaffnet rumzulaufen. Und wenn sie ihm den einen wegnehmen, dann muss er halt einen neuen machen. Angeblich gab es mal irgendwo Zeiten, wo jemand, der einmal beim Plagiieren erwischt wurde und dem sein Doktorgrad entfernt wurde, überhaupt nie mehr die Chance bekommen hätte, einen neuen Doktorgrad zu erwerben. Na, weil das ist ja nur, also wozu? No. Also der hat jedenfalls angekündigt, sich einen neuen backen zu wollen. So, dann gibt es Neues von der Kirche. Eine Kirchuntersuchung, die katholische Kirche in Deutschland, will die Missbrauchsfälle durch Priester und Ordensleute detailliert untersuchen lassen. Die Bischöfe würden dazu den Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, KFN, in allen 27 Diözesen Zugriff auf sämtliche Personalakten der vergangenen 10 Jahre gewähren, schreibt das Magazin Der Spiegel. KFN, bekannt und berühmt durch den Pfeiffer, Christian Pfeiffer. Der bei jeder Gelegenheit, wenn irgendwo ein Amoklauf gewesen ist, verkündet, die bösen Killerspiele waren schuld. Den Pfeiffer. Mit 3F. Höhö. Na, also, ja. Und da hat also jetzt, haben die Katholen verkündet, dass sie den also in sämtliche Personalakten gucken lassen. Und zu mir nur spontan einfällt, welche Qualifikation weiß der Herr Pfeiffer in Sachen moralische Grundlagen, Kirche und oder Missbrauch an Untergebenen, an Schutzbefohlenen auf. Wäre mir irgendwie neu, dass der Mann überhaupt irgendeine Qualifikation hätte. Na, vor allen Dingen irgendwie, dass das Putzige ist, die Gutachten, die da aus dem KFN rauspurzeln, wenn man die sich in Ruhe durchlesen würde, sollen die angeblich sogar gar nicht so unfundiert sein. Nur wenn der Pfeiffer dann vor die Presse kullert, dann macht er da irgendwelchen Bullshit raus. Hatte Holgi mal irgendwann gesagt. Na, ob da jetzt irgendwie was Handfestes bei rumkommt, außer das, was wir ohnehin schon wissen, ja, die Kirche hat organisiert, Missbrauchsfälle unter den Teppich gekehrt, jahrzehntelang. Und ja, das ist selbst noch in den 1990ern passiert. Also ich meine, das überrascht mich doch alles nicht. Das darf doch alles allgemein bekannt sein. Also wäre eh die Frage, was soll da jetzt noch bei rauskommen? Aber hey, vielleicht überraschen sie mich ja. Ach, das war wahrscheinlich eine Motorsäge. Ich habe übrigens pro Form immer noch kein Motorflugzeug gehabt. Ja, da wies Fefe dann jedenfalls auch nochmal darauf hin, dass das der Pfeiffer ist. Und was man denn von dem Typen halten sollte. Na nee, gut, wenn es um brutalstmögliche Aufklärung geht, dann übergibt man die Arbeit natürlich einer echten Spitzenkraft. Jemandem, bei dem kein Stein auf dem anderen bleibt. Der sich durch differenzierte Herangehensweise seinen Namen gemacht hat. Jemand, der lieber forscht, als sich in Talkshows zu produzieren. Reicht schon. So, dann habe ich mir hier die Zensur noch mit reingeklebt. Der Bundesrat hat nämlich in seiner Plenarsitzung am letzten Freitag prinzipiell für den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Aufhebung der Klausel für Wegsperren, Erwerbssperren im Zensursula-Gesetz ausgesprochen. Allerdings verlangt er eine Nachbesserung. Die Bundesregierung soll das Prinzip Löschen statt Sperren evaluieren lassen, das mit dem Gesetz zur Aufhebung von Sperrregelungen bei der Bekämpfung von Kinderpornografie in Kommunikationsnetzen verknüpft ist. Die Regierung soll dem Bundestag Ende 2012 einen Bericht über das Entfernen von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs vorlegen. Weiß ich noch nicht, ob ich das irgendwie lustig oder nicht lustig finden soll, weil auf der einen Seite ist dieses, ja, das brauchen wir ja jetzt nicht mehr, Sternchen wegwisch, Sternchen, schon so ein bisschen intransparent. Vor allen Dingen, weil da wahrscheinlich rauskommen würde, dass es überhaupt gar keine größere Anzahl an Milliardenmarkt gegeben hat, die man hätte entfernen lassen können. Ja, oder anders ausgedrückt, dann könnte man da vielleicht auf den Trichter kommen, dass die ganzen Behauptungen von Milliarden an Säuglingen, die noch kurz nach der Geburt vergewaltigt werden, dass das alles Blödfug war. Ob das dann allerdings irgendwie offiziell mal festgestellt würde oder die Studie dann auch unauffällig unter einem Tisch verschwinden würde, da wage ich noch nicht mal Vermutungen zu äußern. Wollen die eigentlich eine Baustelle draus machen oder sieht das nur so aus? Na gut, hier hinten können sie von mir aus noch eine Baustelle draus machen. Aber ja, das sieht so ein bisschen baustellig aus. Na, also der Bundesrat verlangt da jedenfalls irgendwie eine Evaluierung. Dann gibt es Neues vom Glücksspielstaatsvertrag. Der Bundesrat hat nämlich das Grünbuch der EU-Kommission zur Regulierung von Online-Glücksspielen und das damit verknüpfte Sondierungsverfahren begrüßt. Gleichzeitig gab es auch irgendwie gestern die Meldung, dass jetzt die Staatskanzleichefs sich geeinigt hätten, doch keine Netzsperren zu verlangen. Wahrscheinlich, weil denen auch irgendwie jemand mal klar gemacht hat, dass sie, wenn sie das versuchen, das Problem haben, dass sie sich gegen diverse Oppositionsparteien wehren müssen, die alle hoch und heilig versprochen haben, dass eine Zensur mit ihnen nicht käme. Ja gut, das hoch und heilig Versprechen, ne, und Grüne und Gegenzensur, da kann man ja sowieso drüber lachen. FDP und Gegenzensur kann man genauso drüber lachen. Na, also das ist ja beim Jugendmedienschutzstaatsvertrag letztes Jahr aufgefallen, dass alle, die da offiziell Gegenzensur waren, dann ganz plötzlich dann doch genickt haben, da wo sie in der Regierung saßen. Oder anders ausgedrückt, ups. Aber hey, also jetzt soll da angeblich irgendwie was in der Pipeline sein, wo da keine Zensur verlangt wird. Dann gibt es auch noch einen OSZE-Bericht, den ich bei Netzpolitik gefunden habe, dass nämlich die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, einen Monat nach dem Bericht des UN-Sonderbeauftragten Larue nun ebenfalls einen Bericht zur Meinungsfreiheit und den freien Informationsfluss im Internet veröffentlicht hat. Da das Internet im täglichen Leben immer wichtiger wird, sei es dem OSZE-Bericht zufolge beunruhigend, dass immer mehr Regierungen sogenannte Three-Strikes-Gesetze einführen, die Urheberrechtsverstöße im Internet mit einer Sperre des verwendeten Internetanschlusses bestrafen. 9.30 Uhr. In dem 233-seitigen Bericht wird ausdrücklich erklärt, dass Maßnahmen, die Bürger vom Netz ausschließen, gegen das Recht der Meinungsfreiheit verstoßen. Der Internetzugang sollte als Menschenrecht angesehen werden. Sollte. Vielleicht. Eventuell unter Umständen wird natürlich nicht passieren, weil das könnte ja Geld kosten. Und die Content-Mafia zahlt ja so gut. Also, ja, von daher, da wird wahrscheinlich nichts mehr rumkommen. Aber ich finde es mal nett, dass jetzt auch die OSZE bescheinigt hat, dieser ganze Three Strikes Digitalmord Dreck ist genau das, nämlich Dreck. So. Und dann, ach Mensch, habe mir hier extra viele Meldungen reingeklebt, frei nach dem Motto, wenn ich hier überziehe, dann fällt das nicht so auf und ich habe in Teil 2 weniger. Aber jetzt bin ich dann doch in der Musikecke angekommen. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik. Das gab es letztes Jahr in 2 Fassungen, wobei ich von der 2. Fassung nicht ganz so begeistert war. Die 2. Fassung kam dann allerdings, glaube ich, auch aus Bahrenfeld. Nämlich Rapalje mit dem Titel Malinga, beziehungsweise The Leaving of Malinga. Wo mir in der Zwischenzeit auch noch aufgefallen ist, dass, also zumindest wenn man den Text kennt und man ein bisschen genauer hinhört, man feststellt, dass der Titel doch tatsächlich auch in verschiedenen anderen Versionen noch zu kursieren scheint. Also da war ich auch mal ganz überrascht, irgendwie bei irgendeiner CD, die sie dann auf dem Dom eingeworfen hatten, kam mir der Text doch erstaunlich bekannt vor. Und dann habe ich mal in Ruhe hingehört und stellte fest, das ist doch Malinga. Und, ist ein Traditional. Und entsprechend gibt es den in verschiedenen Fassungen hier, Rapalje vom Bahrenfeld Sonntag 12.49 Uhr. Das war, glaube ich, sogar das erste Set, was sie da gespielt haben. Weil ich es halt geschafft habe, ich habe da vorher den David an einem Stand erwischt und habe dem gesagt, ich hätte gerne... Könnt ihr gucken, dass ihr nicht gerade, wenn die da drüben da auf der Pferdebahn da irgendwie laut am Tun sind, weil dann wird die Aufnahme scheiße. Und dann hat er es ins erste Set mit reingehauen und da ist die Aufnahme dann nicht scheiße geworden. Deswegen gibt es 5 Minuten 14 Malinga auf die Ohren, gefolgt von Max Uthoff aus der Neues aus der Anstalt Sendung Nummer 42 vom März 2011. 3 Minuten 57 ist die lang, dieser Ausschnitt, nicht die Sendung. Kriegt ihr dann auf die Ohren. Ich sag dann danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder hinter mir herlaufen. Oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, hinter mir herlaufen. Nee, ist keiner zu sehen. Also das habt ihr dann sehr unauffällig geschafft. So, und für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich irgendjemand von euch bemüßigt fühlen sollte, mir irgendeine Form von Reaktion auf dieses Gerede zukommen zu lassen. Könnt ihr zum Beispiel mir eine Mail an compublog@googlemail.com schicken, mich bei Google Plus anhauen oder bei Twitter @compot oder als Kommentar im compublog.de, compot 273 Teil 1 ist das hier, einen Kommentar hinterlassen oder euch irgendwie sonst was einfallen lassen, wie ihr mir Meldungen zukommen lasst. Und genau, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Jetzt mit Instrumenten und Gesungen von Willi. Wir singen auch nicht mit, das ist auch besser. Ja. Nur William und wir begleiten William dabei. Nicht für mich. A stranger in this land I never called home. I cursed the first sad notes upon me in search of my fortune to roam. Oh, a room and a bed. It's not the reason I left my God. Eine Unterhaltung kann nun so etwas Wundervolles sein, wenn man das Wesentliche erstmal weglässt. Damit das auch für alle im Land gilt, gilt die Devise: Sprechen Sie Deutsch! Natürlich nicht Sie, nein, wir alle beherrschen unsere Spruttermache ja defekt. Nein, die Migranten sind gemeint. Sprechen Sie Deutsch! Eine Forderung, die häufig aus Bayern kommt, also von einem Volksstamm, dessen eigene Sprache ja ein bisschen so klingt, als hätte man ihr die Konsonanten geklaut. Damit die Migranten unsere Sprache aber nicht wirklich lernen, kürzen wir ihnen die Mittel für die Sprachkurse. Auf die Kürzungen angesprochen, hat das zuständige Ministerium aber geantwortet, dabei handelt es sich gar nicht um Kürzungen, sondern um Lenkungen der Ausgabenströme. So vieles wird heute umbenannt. Beschwerdestelle heißt heute Service Point. Das Jahrestreffen der Wichser heißt Erotikmesse. Hartz IV soll auch einen neuen Namen bekommen. Mein Vorschlag: Stirb langsam 3. Und die Quadratur des Kreises heißt heute der runde Tisch. An einem solchen gibt's nächste Woche Islamkonferenz. Wieder Anpfiff im Kampf der Kulturen. Christian Wulff hat den Ball aufs Spielfeld geworfen und gerufen: Der Islam ist drin. Und immer wenn bei uns einer ruft: Der Islam ist drin, dann kommen Männer in Schwarz, wie der neue Bundesbinsenminister Friedrich, und rufen: Er ist nicht drin. Drin, nicht drin. Und weit und breit kein Videobeweis. Die rote Karte gibt's für die Migranten dann von Horst Seehofer, dem Erdogan aus Ingolstadt, der vor kurzem gesagt hat, er werde gegen jede weitere Zuwanderung kämpfen, notfalls bis zur letzten Patrone. Aber keine Angst, der Seehofer hat so oft geistige Ladehemmung, da passiert nichts. Und damit eins klar ist, Horst Seehofer ist kein Rechtsradikaler. Ne? Denn Rechtsradikale stehen ja zu ihrer Überzeugung. Das Christentum, es schwächelt ein bisschen. Es mag vielleicht auch an der etwas schwammigen Hausordnung liegen, den 10 Geboten. Du sollst das nicht, du sollst dieses nicht. Dabei handelt es sich rechtlich um Sollvorschriften, die eben nicht zwingend sind. Im Kampf der Kulturen finden sowieso die Juristen die schönsten Lösungen. So wie das Bayerische Verwaltungsgericht. Das hat eine Moschee abgelehnt mit der hinreißenden Begründung, die Moschee würde zu viele Gläubige anlocken, weil sie zu attraktiv werden würde. Also sie haben gesagt, Moschee schon, aber nur, wenn es nicht so schön ist. Moschiach. Das würde gehen. Die Moslems sollten sich also ein Gebetshaus bauen, das so unattraktiv ist, dass kaum einer hingehen will. Sagen die Moslems, ja, warum sollen wir denn eine evangelische Kirche bauen? Das ist der Kampf der Kulturen, er tobt. Und mittendrin hatte ich einen Traum. I have a dream von einem großen runden Tisch, an den sich die Vertreter der Weltreligionen setzen. Und sie beschließen, sich gegenseitig, den Staat und die Nichtgläubigen, einfach mal in Ruhe zu lassen. Eine unbändige Freude wird alle erfassen. Der Papst beginnt irgendwann albern kichernd mit seinem Papamobil ein paar Runden um den Tisch zu kreisen. Und auch die Protestantin Merkel ist nicht mehr zu halten. Sie springt auf den Tisch, deutet auf das Papamobil und ruft ganz frech: Guck mal, zwei Eier im Glas. I have a dream. I have a dream.